Deck mich zu, ich bin müde. Ich will an nichts mehr denken, sonst macht mich das Kranksein traurig, nicht wahr?« Chiklin zog sich Jacke und Hemd aus, nahm Arjace von dem Aktivisten die Wattejacke weg und wickelte Nastja warm ein. Sie schloss die Augen, ihr wurde leichter von der Wärme, und im Schlaf war ihr, als gleite sie im Fluge durch kühle Luft. In der letzten Zeit war Nastja ein wenig gewachsen und ihre Mutter noch ähnlicher geworden. »Ich habe ja immer gewusst, dass er eine Halunke ist«, äußerte Jarchev seine Meinung über den Aktivisten. »Was machen wir nun mit diesem Glied der Gesellschaft?« »Was steht denn da drin?«, fragte Chiklin. »Sie schreiben, dass man nicht umhin kann, ihnen zuzustimmen.« »Ihnen nicht zuzustimmen, das soll erst einmal einer versuchen«, stöhnte der aktive Mensch unter Tränen. »Ein Kreuz ist es mit der Revolution«, meinte Jarchev tief bekümmert. »Wo bist du, dreimal verfluchte Kanaille? Komm her, mein Lieber, hol dir deine Abreibung von einem Kriegsversehrten.« Nachdenklichkeit und Einsamkeitsgefühle ergriffen den Aktivisten. Und da er nicht mehr einsah, warum er sich nutzlos für den Staat und die kommenden Generationen in Unkosten stürzen sollte, ging er zu Nastja und holte sich seine Jacke. Er war ja schließlich abgesetzt. Sollten doch die Massen nun selber sehen, wie sie warm wurden. Die Jacke in der Hand stand in der großen Stube des Orkhauses, ohne Lebensantrieb, dicke Tränen weinend, im Innersten den schweren Verdacht, dass der Kapitalismus, konnte man es wissen, doch noch wiederkehren würde. »Warum hast du das Kind aufgedeckt?«, fragte Chiklin. »Willst du, dass es friert?« »Dein Kind geht mich einen Dreck an«, sagte der Aktivist. Jarchev warf Chiklin einen Blick zu und riet ihm, »Nimm den Eisenstab, den aus der Schmiede.« »Nicht doch«, sagte Chiklin. »In meinem ganzen Leben bin ich noch nie einem Mann mit einer toten Waffe zu nahe getreten. Ich muss bei sowas merken, dass es eine gerechte Sache ist.« Im weiteren Verlauf versetzte Chiklin dem Aktivisten in aller Ruhe einen manuellen Stoß vor die Brust, im Namen der Kinder, die auf die Zukunft vertrauen und nicht frieren sollten. Im Körperinneren des Aktivisten erknisterten irgendwelche Knochen und der ganze Mensch sackte zu Boden. Chiklin betrachtete ihn befriedigt, als habe er soeben ein unaufschiebbar nützliches Werk vollbracht. Die Jacke hatte der Aktivist fallen lassen, sie lag abseits, wo sie niemanden wärmen konnte. »Deck sie ihm über«, sagte Chiklin zu Jarchev, »frieren soll er nicht.« Jarchev legte dem Aktivisten die Jacke über und untersuchte bei der Gelegenheit, inwieweit der Mensch heil geblieben war. »Lebt er noch?«, fragte Chiklin. »Ein bisschen, vielleicht so halb und halb«, freute sich Jarchev. »Ist auch egal, Genosse Chiklin. Deine Faust ist wie ein Vorschlaghammer, da kannst du gar nichts dafür.« »Warum musste er auch das fieberkranke Kind aufdecken?«, erboste sich Chiklin. »Er hätte Tee kochen und sich damit aufwärmen können.« Im Dorf hatte Schneetreiben eingesetzt, obwohl kein Wind zu hören war. Um der Sache auf den Grund zu gehen, öffnete Jarchev das Fenster und er sah, es war der Kolchos, der da den Schnee aufwirbelte, wegen der Hygiene. Es störte die Bauern mit einem Mal, dass der Schnee von den Fliegen verschmutzt war. Sie wollten einen reinlichen Winter. Als die Mitglieder auf dem Orkhof mit dieser Arbeit fertig waren, hörten sie auf zu arbeiten, sanken unter das Schutzdach und rätselten über ihr weiteres Leben. Obwohl die Menschen seit langem nichts mehr gegessen hatten, verspürten sie kein Verlangen nach Nahrung. Ihre Mägen waren noch immer voll gepfropft mit dem an den vergangenen Tagen so reichlich genossenen Fleisch. Die friedvolle Melancholie des Kolkos und das nicht in Erscheinung treten des Aktivs ausnützend, verließen der alte Kachelfabrikwächter und die übrigen in Orkhofgewahrsam befindlichen zwielichtigen Elemente ihre Käfigbuchten und was dergleichen verborgene Lebenshindernisse mehr waren und machten sich in eigener Sache aus dem Staube. Chiklin und Jelisej legten sich zu Nastja und nahmen sie schützend in ihre Mitte. Die sich stauende Fieberhitze machte das Mädchen rosig und sanft, doch ihr Verstand wurde von kummervollen Gedanken heimgesucht. »Ich will wieder zu meiner Mama«, sagte sie, ohne die Augen zu öffnen. »Deine Mama gibt es nicht mehr«, sagte Jarchev bedrückt. »Jeder geht am Leben kaputt. Bloß die Knochen bleiben übrig.« »Dann will ich ihre Knochen«, bat Nastja. »Aber wer weint denn da im Kolchos?« Chiklin lauschte gehorsam, doch ringsum war es still, niemand weinte. und es gab ja auch zum Weinen keinen Grund mehr. Der Tag hatte schon seine Mitte erreicht, hoch über dem ganzen Bezirk schien eine bleiche Sonne, irgendwelche Massen bewegten sich am fernen Horizont zu einer unbekannten Versammlung, da konnte kein Laut zu hören sein. Chicklin ging auf die Vortreppe. Ein unbewusstes Stöhnen, das sich in kurzen Zeitabständen wiederholte, störte die Stille des Kolchos. Der Laut entstand irgendwo seitab und verhallte, der nicht als Mitleid heischender Appell gemeint war, in tauber Leere. »Wer weint da?« rief Chicklin von der hohen Treppe hinab ins Dorf, so dass es jener Leidende hören musste. »Das ist der Schmiedegehilfe, der da so jault«, antwortete der unter dem Vordach ruhende Kolchos. »Dabei hat er heute Nacht Lieder gebrüllt.« In der Tat, wer außer dem Bären konnte jetzt noch weinen? Wahrscheinlich lag er, das Maul in den Boden gewühlt, und heulte in die taube Erdentiefe hinein, ohne sich seines Jammers bewusst zu werden. »Der Bär da ist wegen irgendwas traurig«, sagte Chicklin zu Nastja, als er in die Stube zurückkam. »Hol ihn her, ich bin auch traurig«, bat Nastja. »Bring mich zu meiner Mama. Ich halte es hier nicht mehr aus vor Hitze.« »Gleich, Nastja. Jatschew, kriech zu dem Bären und bring ihn her. Er kann sowieso nicht mehr arbeiten, das Material ist ja alle.« Doch Jatschew kehrte kaum, dass er verschwunden war, wieder zurück. Der Bär kam von selbst auf den Orkhof in Begleitung von Wostschew. Wostschew hielt ihm die Tatze, als sei er gebrechlich, und der Bär trottete kummervoll schleppenden Schritts neben Wostschew her. Im Orkhaus beschnupperte der Bär den am Boden liegenden Aktivisten, dann setzte er sich teilnahmslos in eine Ecke. »Er ist mein Zeuge, dass es die Wahrheit nicht gibt«, sagte Wostschew. »Er kann immer nur arbeiten. Aber sobald er sich einmal ausruht und nachdenkt, überkommt ihn der Jammer. Von nun an soll er als Gegenstand weiter existieren, zum ewigen Andenken. Ich will alle beschenken.« »Ja, aber er schenkt nur die kommenden Kanaillen«, stimmte Jatschew zu. »Hebt den ganzen elenden Kram für sie auf.« Wostschew bückte sich und sammelte die zerschlissenen Dinge, die sich Nastja genommen hatte, zurück in den Sack, da auch sie für die kommende Wiedergutmachung gebraucht wurden. Chicklin nahm Nastja auf den Arm und sie öffnete die verstummten, eingesunkenen Augen, die welk waren wie Blätter. Durch das Fenster konnte das Mädchen die Kolchosbauern sehen, wie sie aneinander gelehnt in geduldiger Selbstvergessenheit unterm Schutzdach ruhten. »Wostschew, tust du den Bären auch zu den Altstoffen?« sorgte sich das Mädchen. »Was denn sonst? Jedes bisschen Erdenstaub hebe ich auf. Erst recht so ein armes, lebendes Wesen.« »Und die da?« Nastja wies mit ihren kraftlosen Ärmchen, dünn wie ein Lämmerbein, auf den ruhenden Kolchos. Wostschew umfasste den gesamten Hofraum mit einem besitzergreifenden Blick, und als er sich wieder umwandte, ließ er seinen die Wahrheit vermissenden Kopf noch tiefer sinken. Der Aktivist lag nach wie vor still und steif am Boden, bis Wostschew sich nachdenklich zu ihm hinabbeugte und ihn sacht rüttelte, aus Neugier gegenüber jeder Form der Lebenseinbuße. Der Aktivist reagierte nicht, sei es aus Hinterlist, sei es, weil er wirklich tot war. Da kniete Wostschew nieder und sah lange in das sich blind preisgebende, in leidvolle Bewusstseinstiefen entschwundene Gesicht. Der Bär schwieg eine Weile, dann jaulte er wieder, so dass der ganze Kolchos herbeikam. »Ihr Genossen Aktiven, sagt uns doch, was aus uns werden soll«, bat der Kolchos. »Macht euch um uns Sorgen, wir halten es sonst nicht mehr aus. Das Inventar ist repariert, das Saatgut verlesen, draußen ist Winter, wir wissen nicht, was wir empfinden sollen. Gebt euch mal Mühe.« »Zum Sorgen machen ist keiner mehr da«, sagte Chicklin. »Hier liegt er, euer Obersorger.« Der Kolchos nahm den umgekippten Aktivisten in Augenschein, mitleidslos, aber ohne besondere Freude. Immerhin hatte der Aktivist stets präzise und korrekt zu ihm gesprochen, streng nach den Geboten, sein Äußeres freilich war derart ekelerregend, dass der geheime Plan der Dorfgemeinde, ihn zu verheiraten, um auf diese Weise seinen Tatendrang zu bremsen, gescheitert war. Sämtliche Frauen und Mädchen, auch solche, die selbst nicht durch Liebreiz glänzten, fingen schon bei dem Gedanken herzzerreißend an zu weinen. »Er ist tot«, konstatierte Wostschew sich erhebend. »Über alles hat er Bescheid gewusst. Aber sterben musste auch er.« »Vielleicht atmet er doch noch«, sagte Jartschew zweifelnd. »Untersuch ihn noch mal, bitte. Von mir hat er noch keine Abreibung gekriegt. Ich möchte sie ihm als Zulage geben.« Wostschew legte sein Ohr an den Aktivisten, diesen Menschen, der mit dem raffgierigen Anspruch gehandelt hatte, dass in seinem Körper und sonst nirgendwo die Weltwahrheit und der Sinn allen Lebens untergebracht seien. Während für Wostschew nichts geblieben war als qualvolles Grübeln und Bewusstseinsleere im reißenden Existenzstrom sowie das sich Abfinden mit der Rolle eines blinden Elementes. »Mistkerl«, flüsterte Wostschew über den in Schweigen erstarrten Körper gebeugt. »Deswegen also habe ich den Sinn nie erfahren. Bestimmt hast du nicht nur mich, sondern unsere ganze Klasse ausgesaugt, seelenloses Ungeheuer, und nun sind wir der leise gärende Bodensatz und wissen nichts.« Wostschew versetzte dem Aktivisten einen Schlag gegen die Stirn, um dessen Ende zu besiegeln und sich des eigenen bewusst erlebten Glücks zu versichern. Im Vollbesitz neuer Geisteskräfte, ohne freilich imstande zu sein, ihre Elementargewalt verbal auszudrücken oder gar in Handlung umzusetzen, erhob er sich und wandte sich an den Kolchos. »Aber jetzt werde ich mir um euch Sorgen machen.« »Wir bitten darum«, sagte der Kolchos einstimmig. Wostschew stieß die Tür des Orkhauses auf, um den freien Raum einzulassen, und er verspürte das Verlangen, diese entzäunte Weite in das Leben einzubeziehen, in der das Herz nicht nur aufgrund von kühler Luftzufuhr schlagen würde, sondern aus wahrhaftiger Freude über die bezwungene, dumpfe Stofflichkeit des Irdischen. »Bringt den toten Körper weg«, ordnete Wostschew an. »Und wohin mit ihm?«, fragte der Kolchos. »Wir können ihn doch unmöglich ohne Musik begraben. Stell wenigstens das Radio an.« »Entkulakisiert ihn doch den Fluss hinab, aufs Meer hinaus«, fiel Jartschew ein. »Geht auch«, pflichtete ihm der Kolchos bei. »Der Fluss ist ja noch offen.« Mehrere Männer hoben den Aktivisten Leichnam über ihre Köpfe und trugen ihn zum Flussufer. Tschiklin hatte Nastja die ganze Zeit auf dem Arm gehalten. Er wollte mit ihr zur Baugrube gehen, doch der Lauf der Ereignisse hatte ihn aufgehalten. »Überall fließt Saft aus mir«, sagte Nastja. »Bring mich schnell zu meiner Mama, du alter Dummkopf. Ich habe solche Sehnsucht nach ihr.« »Gleich, Mädchen, machen wir uns auf den Weg. Ich nehme dich auf den Arm und renne so schnell ich kann. Jelisej, geh und ruf Pruschewski. Sag ihm, wir gehen weg, weil das Kind krank geworden ist. Bloß Wostschew bleibt hier, für uns alle.« Jelisej kam ohne Pruschewski zurück. Der Ingenieur ließ bestellen, er könne nicht mitkommen, weil er die hiesige Jugend zu Ende unterrichten müsse, sonst könne sie in der Zukunft nicht bestehen, und es tue ihm leid um sie. »Na gut, soll er bleiben«, stimmte Tschiklin zu. »Hauptsache, er selber bleibt heil dabei.« Da Jartschew, der Grüppel, nicht gehen, sondern nur langsam kriechen konnte, kam Tschiklin auf die Idee, Nastja von Jelisej tragen zu lassen, wenn der Jartschew auf den Arm nahm. So brachen sie in aller Hast zur Baugrube auf, über winterliche Wege. »Passt mir gut auf Mischka, den Bären, auf«, sagte Nastja, sich noch einmal umdrehend. »Bald komme ich ihn besuchen.« »Du kannst ganz beruhigt sein, Fräulein«, versprach der Kolchos. Um die Abendzeit erblickten die Fußwanderer in der Ferne die elektrischen Lichter der Stadt. Jartschew war es leid, so lange auf Tschiklins Arm zu hocken, und er meinte, sie hätten sich ein Pferd aus dem Kolchos nehmen sollen. »Zu Fuß sind wir schneller«, antwortete Jelisej. »Unsere Pferde können kaum noch gehen. Sie stehen ewig im Stall und haben schon geschwollene Beine. Bewegen tun sie sich bloß noch, wenn sie Futter stehlen wollen.« Als die Wanderer an ihrem Ziel anlangten, sahen sie, dass die ganze Baugrube zugeschneit und die Baracke dunkel und leer war. Tschiklin setzte Jartschew ab und versuchte, ein offenes Feuer in Gang zu bringen, damit dem Mädchen warm wurde, doch sie sagte, »Bring mir Mamas Knochen, ich will sie haben.« Tschiklin hockte sich vor sie hin und unterhielt die ganze Zeit das Feuer, das Licht und Wärme spenden sollte. Jartschew aber schickte er fort, damit er irgendwo Milch auftrieb. Jelisej saß lange auf der Barackenschwelle, in den Anblick der nahen Lichterstadt versunken, wo inmitten allgemeiner Unrast ständig etwas lärmte und gleichförmig durcheinander kribbelte. Doch dann sank er zur Seite und schlief ein, ohne etwas gegessen zu haben. An der Baracke gingen viele Menschen vorüber, doch niemand kam herein, um die kranke Nastja zu besuchen. Alle dachten nur gesenkten Kopfes an die durchgängige Kollektivierung. Manchmal trat plötzlich Stille ein. Doch gleich sangen in der Ferne wieder die Lokomotivsirenen, ließen die Pfahlrammen mit langgezogenen Zischen Dampf ab, schallten die Rufe der Stoßbrigaden, wenn sie auf irgendein Hindernis gestoßen waren. Überall wurde unablässig der gesellschaftliche Nutzen gesteigert. »Chiklin, wie kommt es, dass ich immer zu Gedanken denken muss und sie nicht vergessen kann?« wunderte sich Nastja. »Das weiß ich nicht, meine Kleine. Wahrscheinlich, weil du in deinem Leben noch nichts Schönes gesehen hast. Und warum arbeiten in der Stadt die Menschen auch nachts, anstatt zu schlafen?« »Das machen sie deinetwegen.« »Aber ich liege doch hier ganz krank. Chiklin, leg Mamas Knochen neben mich, ich umarme sie und dann schlafe ich ein. Ich habe solche Sehnsucht. Schlaf nur, dann wirst du vielleicht die Gedanken vergessen.« Ihre Schwäche überwindend, richtete Nastja sich plötzlich auf und küsste Chiklin, der sich über sie gebeugt hatte, auf den Schnurrbart. Wie einst ihre Mutter konnte auch sie einem anderen Menschen als erste und unvorhersehbar einen Kuss schenken. Chiklin erbebte. Der glücklichste Augenblick seines Lebens hatte soeben eine Wiederholung erfahren. Schweigend, atmend, verharrte er über dem kindlichen Wesen, und es dauerte eine Weile, ehe erneut die Angst um den kleinen, fieberglühenden Körper die Oberhand gewann. Um Nastja vor dem Wind zu schützen und zu wärmen, holte Chiklin Jelisej von der Schwelle und befahl ihm, sich neben sie zu legen. »Bleib hier liegen«, sagte er zu dem aus dem Schlaf hochgeschreckten, »leg deinen Arm um das Mädchen und hauche sie warm an, so oft du kannst.« Jelisej gehorchte, Chiklin aber legte sich mit aufgestütztem Ellenbogen auf den Boden und lauschte schläfrig, aber dennoch hellhörig, auf die Geräusche, die, unrastweckend, von den Baustellen der Stadt herüberkamen. Gegen Mitternacht kam Jartschew zurück. Er brachte eine Flasche Sahne und zwei Stück Kuchen. Mehr aufzutreiben war ihm nicht gelungen, da alle, die neuerdings das Sagen hatten, nicht in ihren Wohnungen anwesend waren, sondern sich anderweitig amüsierten. Völlig abgehetzt hatte sich Jartschew zu guter Letzt entschlossen, den Genossen Paschkin zu strafen, seine nie versagende Reserve. Doch auch Paschkin war nicht zu Hause. Er befand sich, wie sich herausstellte, nebst Gattin im Theater. So sah sich Jartschew denn gezwungen, in der Vorstellung zu erscheinen, umgeben von Dämmerlicht und irgendwelchen auf der Bühne leidenden, die Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Elementen und den Genossen Paschkin mit lauter Stimme ans Buffet zu beordern, wodurch er den Kunstbetrieb vorübergehend zum Erliegen brachte. Paschkin kam sofort, kaufte, ohne ein Wort zu verlieren, am Buffet für Jartschew einige Lebensmittel und enteilte in den Zuschauersaal, um sich erneuten Erregungen hinzugeben. »Morgen gehe ich nochmal zu Paschkin«, sagte Jartschew, während er sich in eine Ecke zur Ruhe legte. »Er muss uns einen Ofen geben, sonst sind wir in diesem Holzwaggon erfroren, ehe wir im Sozialismus ankommen.« Früh am Morgen erwachte Chiklin, weil ihn fror. Er lauschte, ob sich Nastja schon regte. In der Baracke war es dämmerig und still, nur Jartschew gab im Schlaf brummelnd seiner Unzufriedenheit Ausdruck. »Atmest du noch, Teufel?« sagte Chiklin zu Jelisej. »Ich atme noch, Genosse Chiklin, wieso denn nicht? Die ganze Nacht habe ich das Mädchen warm angehaucht.« »Und?« »Das Mädchen, Genosse Chiklin, atmet nicht mehr und fühlt sich irgendwie kalt an.« Chiklin erhob sich langsam und blieb starr stehen. Nach einer Weile ging er zu Jartschew, um sich zu vergewissern, dass dieser nicht die Sahne und den Kuchen vertilgt hatte. Dann suchte er den Reisigbesen und fegte den Schmutz hinaus, der während der Abwesenheit von Menschen in die Baracke geweht war. Nachdem er den Besen an seinen Platz gestellt hatte, überkam Chiklin das Verlangen, in der Erde zu graben. Er brach das Schloss des verwahrlosten Schuppens auf, wo sich die Reservegerätschaften befanden, zog einen Spaten hervor und begab sich, bedächtigen Schritts, zur Baugrube. Er wollte anfangen zu graben, aber der Boden war gefroren und Schicklin musste mit dem stählernen Spaten Schollen ausstechen, diese dann herausbrechen und in großen, toten Batzen zur Seite schleudern. Darunter kam weicheres, wärmeres Erdreich. Mit wuchtigen Spatenhieben drang Schicklin immer tiefer ein und bald war er mit dem ganzen Körper in der Stille des Erdenschoßes verschwunden, doch auch da wollte sich keine Erschöpfung einstellen, und so riss er auch noch die Seitenwände der engen Erdaushöhlung ein, um sie zu erweitern. Als das Spatenblatt auf einen flachen Findling stieß, verbog es sich unter der Wucht des Aufpralls. Schicklin schleuderte es samt Stiel an die Tagesoberfläche und lehnte den Kopf gegen die nackte Lehmwand. Er hatte gehofft, durch tätige Unrast dem Denken Einhalt zu gebieten, doch es verharrte unbeweglich bei der Erkenntnis, dass Nastja tot war. »Ich muss mir einen anderen Spaten holen«, sagte Schicklin und kletterte aus dem Loch. In der Baracke versuchte er noch einmal, das Denken zu überlisten. Er ging zu Nastja und fühlte ihre Stirn. Dann tat er das Gleiche bei Jelisej, fand jedoch nur dessen Leben bestätigt. »Wieso ist sie so kalt und du bist so heiß?« fragte Schicklin. Die Antwort nahm er nicht mehr wahr, da sein Denken mit einem Male aussetzte. Die nächsten Stunden verbrachte Schicklin auf dem Lehmboden sitzend, Jartschew, inzwischen erwacht, hockte neben ihm, in seinen reglosen Händen die Sahne und die zwei Stück Kuchen. Jelisej, der die ganze Nacht nicht zur Ruhe gekommen war, weil er Nastja anhauchen musste, schlief erschöpft an ihrer Seite, bis er vom vertrauten Wiehern der vergesellschafteten Pferde geweckt wurde. In die Baracke trat Woschew, gefolgt von den Bären und dem ganzen Kolchos. Nur die Pferde mussten draußen warten. »Was ist los?« fragte Jartschew. »Wieso lässt du den Kolchos im Stich? Soll unser Land zugrunde gehen? Oder brauchst du eine Abreibung vom Proletariat? Komm her, ich verpasse sie dir als Klasse!« Doch Woschew ging, ohne Jartschew zu hören, nach draußen zu den Pferden. Er hatte als Geschenk für Nastja einen ganzen Sack eigens ausgesuchter Altstoffe mitgebracht, die käuflich nirgends zu erwerbende Spielzeugraritäten darstellten. Jedes ein unvergängliches Andenken an einen vergessenen Menschen. Nastja sah Woschew an, zeigte aber keinerlei Freude. Da erst bemerkte Woschew den verstummten, offenstehenden Mund und den teilnahmslos erschlafften Körper, welchen er nun mit der Hand berührte. Betroffen stand er vor dem regungslosen Kind. Wo auf der Welt sollte einmal der Kommunismus sein, wenn er sich nicht zuvor in einem kindlichen Gemüt und in überzeugten Wahrnehmungen offenbart hatte? Was bedeuteten Woschew jetzt noch der Lebenssinn und eine Wahrheit weltumspannenden Ursprungs, da es diesen kleinen, vertrauten Menschen nicht mehr gab, in dem sich die Wahrheit in Lebensfreude und Tatendrang hätte verwandeln können? Woschew wäre bereit gewesen, sein jetziges Wissen hinzugeben und erneut ohne Hoffnung, nur mit den verschwommenen Sehnsuchtsbildern seines vergeblichen Grübelns zu vegetieren, wenn nur das kleine Mädchen heil gewesen wäre, bereit zu leben, mochte sie mit der Zeit auch zu Tode gequält werden. Woschew nahm das Mädchen in seine Arme, küsste sie auf den klaffenden Mund, drückte sie glücksgierig an sich und fand mehr, als er gesucht hatte. »Wozu hast du den Kolchos mitgebracht? Ich frage dich nun schon zum zweiten Mal«, meldete sich Jartschew wieder, ohne Sahne und Kuchen aus den Händen zu lassen. »Die Bauern wollen ins Proletariat aufgenommen werden«, sagte Woschew. »Das können sie meinetwegen«, sagte Schicklin, der noch immer am Boden saß. »Jetzt müssen wir die Baugrube noch breiter und noch tiefer machen. Für jeden Menschen, der aus einer Baracke oder aus einer Lehmkarte kommt, muss Platz in unserem Haus sein. Ruf die ganze Obrigkeit zusammen und Pruschewski soll auch kommen. Ich gehe inzwischen schippen.« Schicklin holte sich eine Brechstange und einen neuen Spaten und ging langsam zum gegenüberliegenden Rand der Baugrube. Dort begann er wieder, die erstarrte Erde aufzureißen, weil er es nicht gelernt hatte zu weinen, und er grub, ohne die ersehnte Erschöpfung zu erlangen, bis zum Einbruch der Nacht und noch die ganze Nacht hindurch, bis aus seinem geschundenen Körper das Krachen von Knochen drang. Erst da hielt er inne und sah sich um. Der Kolchus war ihm gefolgt und schachtete emsig in der Erde. Alle Klein- und Mittelbauern arbeiteten mit einem Lebenseifer, als suchten sie im Abgrund der Baugrube die ewige Erlösung. Auch die Pferde blieben nicht ungenutzt. Auf ihnen reitend transportierten die Kolchosbauern die Steine fürs Fundament, der Bär aber schleppte die Steine zu Fuß und vor Anstrengung riss er seinen Rachen auf. Nur Jarchev beteiligte sich nicht und verfolgte das in der Erde wühlen mit gramerfülltem Blick. »Was sitzt du hier herum wie ein Beamter?« fragte Chiklin, als er in die Baracke kam. »Du könntest wenigstens die Spaten anschleifen.« »Ich kann nicht, Nikita. Ich glaube jetzt an gar nichts mehr«, antwortete Jarchev am Morgen dieses zweiten Tages. »Und warum nicht, du Schuft? Du siehst doch, ich bin ein Krüppel des Imperialismus. Der Kommunismus aber ist Kindersache. Darum hatte ich Nastja so lieb. Ich gehe jetzt weg. Aber zum Abschied bringe ich den Genossen Paschkin um.« Und Jarchev kroch in die Stadt, um nie mehr zur Baugrube zurückzukehren. Um die Mittagszeit begann Chiklin, das Grab für Nastja auszuheben. Er grub 15 Stunden, denn es sollte so tief werden, dass weder Wurm noch Pflanzenwurzel, weder Wärme noch Kälte hinunterdringen konnten und auch der Lebenstrubel der Erdoberfläche das Kind allezeit ungestört ließ. Das Sargbett meißelte Chiklin in ewigen Stein und aus einem flachen Granitblock schuf er die abdeckende Platte, damit die Grabeserde mit ihrem ungeheuren Gewicht nicht auf dem kleinen Mädchen laste. Nachdem er sich ein wenig ausgeruht hatte, nahm er Nastja behutsam auf seine Arme, um sie in den Stein zu senken und dann alles mit Erde zuzuschütten. Es war zu nächtlicher Stunde. Der ganze Kolchos schlief in der Baracke, nur der Schmiedegehilfe spürte die Beunruhigung und erwachte. Chiklin gewährte es ihm, Nastja abschiednehmend zu berühren.